vertikale Achse, jeder eine Insel an der Seite. Und du, der unerschöpfliche Weg, die Materiechen, die alles Ersehnte schenkt. Ein Glück aus dem Eden gestohlen, vom Spiel mit dem lachenden Kind, das eines Nachmittags auf einem Bahnsteig fiel. In Porto kleidest du es in Weiß. Du bist ein Sonnenuntergang über Kristallaltären, über Greenwich, dem goldenen Hafen, an seinen Ufern ein instrumentales Fado. Das Universum eines unerwarteten Namenswesen, das sich entschied, alle Wesen zu sein, um die eigene Schöpfung darzustellen. Sogar jene, die vergaßen, dass die Auflösung des Egos die Rückkehr zu Gott ist. Wer dir vertraut, das Gebet, das den Schurken vertreibt, mit Gefühl, das den Zorn heilt, wie das Meer Galileas und seine Schlacht. Den Schurken vertreibt, mit Gefühl, das den Zorn heilt, wie das Meer Galileas und seine Schlacht.